Und hier auf NDR 3 geht es weiter mit dem Schulfunk für alle. Stricken, das Herstellen der eigenen Haut oder Flucht in die Wolle. In der U-Bahn. In der Vorlesung. Beim Friseur. Im Bundestag. Mathestunde. Beim Nachmittagstee. Während der Lehrerkonferenz. Überall wird es betrieben. Was die Großmütter im häuslichen Winkel verrichteten und dem gerührten Besucher als Inbegriff weiblichen Hausfleißes darboten, geschieht heute in aller Öffentlichkeit. Das Stricken. Stricken, Stricken, Stricken, Stricken, Stricken, Stricken, Stricken, Stricken, Stricken, Stricken, Stricken, Stricken, Stricken, Stricken, Stricken, Stricken, Stricken, Stricken. Passanten, Nachbarn und Kollegen schauen oft fachmännisch auf die Strickarbeit und versuchen, sich das Werk im Zustand der Vollendung vorzustellen. Dieses schlauchförmige Etwas mit Zopfmuster könnte einen Kinderpullover ergeben. Aber die Farbe, violett, mit eingedrehtem Silberfaden. Jener olivfarbene dreieckige Winkel, schlicht rechts gestrickt. Als Topflappen zu klein und zu locker gestrickt. Vielleicht der Anfang einer Bettdecke. Das hieße ja ein paar hundert solcher Dreiecke stricken. Eine Lebensaufgabe. Na, hoffentlich reicht der Faden noch bis zum Ende der Reihe. Was sehen die mir bloß dauernd auf die Finger? Werd sie gleich mal bitten, ob sie mir nicht zur Kontrolle die Knopflochmaschen mitzählen können. Also die gucken mir noch Löcher in die Wolle. Vielleicht finden sie es komisch, dass ich hier in der Öffentlichkeit stricke. In Yorkshire, einst eine Hochburg des Handstrickens, legten die Frauen den Weg zum Wochenmarkt strickend zurück. Auch während des Einkaufens setzten sie das Stricken fort. Das Wollknäuel dabei in einem Sack auf dem Kopf tragend. Auf die Art und Weise entstanden an einem Tag ein paar Männerstrümpfe. Für den Eigenbedarf und als wichtige Nebenerwerbsquelle wurde im Mittelalter überall, wo es sich nur machen ließ, gestrickt. Auf der Straße, auf freien Plätzen, vor dem Haus und in den Fenstern. Ja, auf einem Altarbild vom Anfang des 15. Jahrhunderts schämt sich Maria durchaus nicht, in Gegenwart der Engel und des Jesuskindes sachkundig mit 4 Nadeln den Halsausschnitt eines Hemdes zu bearbeiten. Die Verbannung des Strickens in die häusliche Sphäre vollzog sich erst im 19. Jahrhundert. Hier am abgeschiedenen Ort entwickelte die Biedermeier-Dame eine derartige Strickleidenschaft, dass 1843 ein erstes Strickjournal erschien. Und die viktorianische Hausfrau fertigte, gemäß ihrer Neigung Blößen zu bedecken, gestrickte Überzüge für Schachteln, Flaschen, Lampenfüße, Kissen und Teekannen. Was für ein Laberzeug stricken im 19. Jahrhundert, echt nervig. Ich stricke hier und jetzt. Unter meinen Händen entsteht gerade das tollste Superfell. Hüftlang, V-Ausschnitt auf dem Rücken, lässig und lumpig, mit einer freien Stelle auf der rechten Schulter. Ich habe meine eigene Strickgeschichte. In 6 Jahren habe ich 50 Pullover gestrickt für mich und meine Freunde. Ich habe ein ganzes Gebirge von Wolle, Baumwolle und Mohair verstrickt. Rund 1800 Mal um die Erdkugel würde der Faden reichen, wenn man die gesamten 1984 in der Bundesrepublik verkauften Handarbeitsgarne, nämlich 28 Millionen Kilogramm, wenn man die aneinander knüpfen würde. In den letzten 5 Jahren hat sich der Pro-Kopf-Verbrauch an Strickgarnen vervierfacht. In der gleichen Zeit haben sich die bundesdeutschen Strickerinnen auf der Weltbestenliste vom 13. auf den 2. Platz emporgestrickt. Die deutsche Garnindustrie kann also zufrieden sein. Sie spricht von einem Strickboom, der allerdings gegenwärtig seinen Höhepunkt erreicht habe. Aber die Perspektiven sind nicht schlecht. 2/3 aller Strickerinnen sind zwischen 20 und 35 Jahre alt. Ich stricke eigentlich überall. Vom Fernsehen, also wenn ich fernsehe, stricke ich sehr oft. Und nachmittags, wenn ich mich mit Freundinnen treffe und wir Tee trinken und uns unterhalten, dann stricken wir alle zusammen. Ja, oder manchmal halt auch in der Schule. Ich stricke am liebsten, wenn ich Hörspiele höre. Und das ist so ein bisschen, dass ich damit den Nützlichkeitsgedanken verbinde. So nach dem Motto aus der Zeit, wenn also meine Hände nicht beschäftigt sind, auch doch noch etwas Praktisches herauszuschlagen. Wer strickt, schafft mehr. Es liegt auf der Hand. Nämlich dieselbe überall dort zu beschäftigen, wo man nur zuhören oder einfach nur anwesend sein muss. Der Alltag bietet viele solcher Situationen. Die Häuser und Straßen während der täglichen Busfahrt kennt man schon auswendig. Da ist es spannender, die Entwicklung eines neuen Strickmusters zu verfolgen. Und anstatt beim Friseur oder im Wartezimmer des Arztes den zersetzenden Kommentar über Lady Dees Garderobe zu lesen, ist es anregender, an der eigenen konstruktiv zu werkeln. Auch als Erst- oder Hauptbeschäftigung allein zu Hause betrieben, bewirkt Stricken Positives. Auf mich hat Stricken irgendwo eine beruhigende Wirkung. Wenn ich da sitze und wenn ich irgendwie was Wichtiges vorhabe und was für mich persönlich wichtig ist und was unbedingt klappen soll, und ich bin etwas aufgeregt, also dann meistens setze ich mich vorher nochmal hin und stricke nochmal so eine Viertelstunde und das beschäftigt einen und das beruhigt einen irgendwo. Man hört nur Gutes über das Stricken. Jedenfalls von den Strickaktivistinnen. Es beruhigt, entspannt. Und konzentriert die Kräfte. Vielleicht liegt darin eine Erklärung für die Strickwelle der letzten Jahre. Stricken als Antistressmittel mit dem eingebauten Nützlichkeitseffekt. Allerdings würden auch andere Handarbeiten diese Aufgabe erfüllen. Stopfen, sticken oder häkeln. Warum aber wird vor allem gestrickt? Warum ich stricke? Hirnige Frage, weil Spaß bringt natürlich. Wohlgefühl ist Wohlgefühl. Und das ist beim Stricken besonders intensiv. Alle 10 Finger haben was von der Wolle. Haarig, weich, strähnig, knubbelig, kratzig, faserig, wuschelig streicht sie durch die Hände. Die Maschen sind gefräßig. Gegenwärtig verschlingen sie alles, was sich in eine fadenähnliche Form bringen lässt. Litzen, Bänder, Textilstreifen, Papier und Bastgarne werden angeboten. Sicher, eine Mode gemacht, um vorangegangene Trends ästhetisch zu verschleißen und kommenden den Rang des Neuen zu sichern. Aber möglicherweise enthüllt gerade diese aktuelle Maschenmode etwas Typisches. Die neuen Garne haben extrem unterschiedliche Griffqualitäten, die intensiv von den strickenden Fingern wahrgenommen werden. Von weiblichen Fingern. Die vielfältigen Knäuel im Strickkorb, leisten sie möglicherweise einer neuen Weiblichkeit Vorschub? Verstärken sie nicht die Tendenz, die Welt mit den Händen anstatt mit dem Kopf zu begreifen? Lieber etwas konkret zu befingern, als abstrakt zu durchdenken? Vielleicht brechen im Stricken weibliche Atavismen durch. Die Neigung, Nestwärme zu produzieren, Blößen zu bedecken, Wegstrebendes an sich zu ketten? Allerdings, was ist mit den strickenden Männern? Zunehmend greifen auch Männer zu Wolle und Nadeln. Von der breiten Strickwelle getragen, treten sie sogar öffentlich auf. Also ich stricke eigentlich viel in der Öffentlichkeit, und zwar zu Gelegenheiten, wo ich sonst nichts Besseres mit meinen Händen zu tun weiß. Beispiele sind also Konferenzen in der Schule. Da habe ich also eines Tages angefangen zu stricken, neben einigen Frauen auch. Und das wurde natürlich zunächst ganz komisch beguckt, mein Gestricke dort. Es fielen auch zunächst einige Bemerkungen darüber, wie viele Maschen ich dann immer jedes Mal verlieren würde. Aber die Leute haben sich also ganz schnell daran gewöhnt und sehen das inzwischen als ganz normal eigentlich an. Ein weiteres Beispiel ist, wenn ich für Konzerte eine Probe habe und gerade nicht spielen muss, stricke ich also da auch nebenbei. Und da läuft es also ähnlich, dass die Leute zunächst mal ganz dumm gucken, so, da strickt also nur einer mitten in der Probe und dann auch noch ein Mann. Aber die gewöhnen sich auch ganz schnell dran und finden das dann auch ziemlich normal. Und ich habe das dann also auch schon erlebt, dass dann Frauen also auch ihr Strickzeug dann erst rausholten. Also strickende Männer gab es immer schon. Der Strickstrumpf des Schäfers, heute unerlässliches Attribut in Witzzeichnungen, war früher ein Teil der Abgaben, die dem Grundherrn regelmäßig geleistet werden mussten. Stadtsoldaten strickten während der Dienstzeit vor ihren Wachhäuschen. Insassen von Gefängnissen, Waisen- und Armenhäusern wurden von der Obrigkeit angehalten, in müßigen Stunden zu stricken. Auch hauptberuflich war Stricken Männersache. Als zünftiges Handwerk war es streng reglementiert. Die Straßburger Handstricker mussten in 3 Monaten Reithosen, Reithandschuhe, Zwickelstrümpfe, ein Barett und einen Teppich als Meisterwerk anfertigen. Und Männer machten Strickwaren zur Luxusmode. Europäische Monarchen zeigten sich mit gestrickten Seidenstrümpfen und knielangen Hosen. Päpste und Bischöfe trugen gestrickte Altarhandschuhe aus Seide mit Goldfäden durchwirkt. Also ich habe bis jetzt ausschließlich eigentlich Pullover gestrickt. So in gut einem Jahr 7 Stück ungefähr. Und das fing eben an mit ganz einfachen Sachen. So beim 3. kamen dann verschiedene Muster dazu. Und das hat sich jetzt inzwischen eigentlich wieder zu einfacheren Sachen zurückentwickelt. Aber nicht, weil das Musterstricken so schwer ist, sondern weil die Pullover eigentlich besser zu tragen sind, wenn sie nicht so fürchterlich bunt sind. Ich habe also bis jetzt nur für mich Pullover gestrickt. Ja, nicht nur ökonomische Gründe, sondern natürlich auch so, na, ästhetische. Es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn man selbst gestrickte Sachen anhat, als einem die gekaufte. Das merken ja Leute natürlich auch und fragen dann, ach, selbst gestrickt? Dann sagt man ja und dann finden sie es gleich ganz toll, dann hat man gleich was, worüber man sich unterhalten kann. Ein strickender Mann fällt auf, er lässt strickende Frauen aufblicken. Und schon hat man, beziehungsweise Frau, ein Gesprächsthema. Man sollte genauer auf das Geklapper der Nadeln hören. Vielleicht ist es ein Teil des Gesprächs zwischen den Strickenden. Ja, eine Kommunikation, die ebenso wichtig ist wie das Herstellen des Pullovers. Die Stricknadeln morsen sich rhythmische Begrüßungs- und Erkennungssignale zu. Und verständigen einander über den gemeinsamen Lebensstil der Selbstmacher und Eigensinnler. Ohne lange Worte verrät das Strickstück auch den ideologischen Standort. Im weitmaschigen Spektrum von eingestrickter Friedenstaube der Ökopaxe bis zum schräg versetzten Muschelmuster der Patentante. Aber auch der Nadelmonolog von Einzelstrickenden kann sehr bedeutungsvoll sein. Wenn die anwesenden Nichtstricker genau hinhören, können sie durchaus einen Gesprächsbeitrag der oft etwas wortkargen Strickerin vernehmen. Ich bin beschäftigt, seht her. Unterhaltet mich, vielleicht interessiert's mich. Wenn ich von meinem Strickzeug hochblicke, muss es sich schon lohnen. Die Maschen müssen gezählt werden, aber vielleicht höre ich euch trotzdem zu. Ihr werdet nicht herausbekommen, ob ich eurem Gespräch folge. Rechnet aber damit, dass ich alles höre, was ihr sagt. Ich denke mir mein Teil. Warum auch nicht? Ich störe ja schließlich niemanden. Der Wollfaden schlängelt sich aus der Plastiktüte oder dem Einkaufskorb, verschwindet unter dem Strickwerk, taucht um den Zeigefinger gewickelt wieder auf und dirigiert die sich ergänzenden Bewegungen der Hände. Körpernah liegt das wachsende Strickgut auf dem Schoß oder auf den Knien. Geborgen in der runden Linie aus gebeugtem Kopf und Rücken. Die Silhouette der Strickerin unterscheidet sich von ihrer nicht strickenden Umgebung. Sie hebt zwar regelmäßig Kopf und Blick zu ihren Nachbarinnen am Kaffeetisch, zu dem Redner am Pult, zum an der Tafel agierenden Lehrer. Aber im äußeren Gesprächskreis bildet sie doch einen zusätzlichen kleinen Kreis. Eine eigene, in sich geschlossene Unterhaltungseinheit. Sie sitzt da mit dem Anspruch auf freie und gleichberechtigte Meinungsäußerung und ist gleichzeitig dem Stoffwechsel ihrer Strickarbeit unterworfen. Ist Exekutive eines Maschenplans, der regelmäßig überprüft und mit dem in der Vorstellung produzierten Ideal verglichen werden muss. Ich war an der Fachhochschule für Bibliothekswesen als Dozentin tätig, beziehungsweise als Lehrbeauftragte über weite Strecken hinweg und habe dort Seminare in Kunstgeschichte gegeben und auch Vorlesungen über Kunstgeschichte gehalten. Das Stricken war unterschiedlich. Manchmal haben bis zu ein Drittel gestrickt, manchmal nur zwei oder drei. Ich habe auch strickende Studenten gehabt. Ich glaube, das waren etwa zwei. Mein Ärger, wenn das Stricken einsetzte, war sehr groß, weil ich mir dann so etwas als die Alleinunterhalterin vorkam. Und Stricken erfordert ja doch immer eine Aufmerksamkeit auf der einen Seite. Man muss sich also auf diesen mechanischen Vorgang konzentrieren, eventuell auch mal Maschen zählen. Ich fühlte mich in meiner Rolle als Lehrerin herabgesetzt. Ich hatte nicht die volle Aufmerksamkeit, nicht die Aufmerksamkeit, die ich für mich wirklich beanspruchte. Und ich meine, das war schon also etwas, was da fehlte. Wer baute das siebentorige Theben und das mehrfach zerstörte Babylon? Wer baute es so viele Male auf? Wer? Brecht? Egal, ich jedenfalls nicht. Obwohl ich ja auch ganz schön werktätig bin. Während der da vorne die Welt mal wieder auseinandernimmt, dass kein Stein auf dem anderen bleibt, reihe ich hier aufbauend Masche an Masche. So, die ersten 30 cm sind gestrickt. Jetzt Wechsel auf Rundstricknadel. Ein Kunstwerk? Hier entsteht eins. Anfertigungszeit, 10 Laberstunden Deutsch- und Gemeinschaftskunde bei Müller plus 15 Ätzstunden bei Meier, Mathe und Bio. Motto: Wolle, Mohair und Flausch schützt dich vor dem Leistungsrausch. Die Studentinnen haben das Thema in keiner Weise angesprochen. Es wurde also stumm das Strickzeug hervorgeholt und losgestrickt. Sie haben nicht gefragt, ob Sie stricken dürfen. Sie haben also die Erlaubnis dazu einfach vorausgesetzt. Das war etwas ganz Selbstverständliches. Ich denke, es war ein Rückzug, der Wunsch, sich in einen Bereich hineinzubegeben, wo die auch weniger angreifbar sind. Vielleicht spielt es sogar auch eine Rolle, zu zeigen, hier, ich stricke, ich tue jetzt was anderes, bitte sprich mich nicht an, stell mir keine Fragen. Ich glaube schon, dass die Studenten gestrickt haben oder die Studentinnen, die sich nicht so gern am Unterrichtsgespräch beteiligten, denn die auch nicht so viele Aufzeichnungen gemacht hatten wie die anderen, die vielleicht so mehr die Passiveren waren. Kann wer sich der Wolle widmet, gleichzeitig am Unterricht aktiv mitwirken? Um diese Frage soll es gelegentlich zwischen dem bestrickten Lehrkörper und den strickenden Schülerinnen zu erbitterten Auseinandersetzungen kommen. Die sehr viel engagierter und niveauvoller geführt werden als das eigentlich vorgesehene Unterrichtsfachgespräch. Ich würde generell sagen, dass es ein Vorurteil ist, wenn Lehrer behaupten, dass man nicht aufpassen könnte, wenn man strickt. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde von mir sagen, also es gibt natürlich Muster, also die sich überhaupt nicht für einen Unterricht eignen, wenn man sehr komplizierte Muster und sehr lange Muster strickt. Aber wenn man also nur rechte und linke Reihen strickt und wenn man dann auch noch blind stricken kann, also nicht hingucken muss, wenn man strickt, ich würde sagen, also dann spricht für mich nichts dagegen, im Unterricht zu stricken. Es ist nach Fächern und Lehrern verschieden. Also es gibt Lehrer, die sehr viel Mitschreiben verlangen und wo es auch nötig ist, mitzuschreiben. Oder wo ich eben für mich selbst meine, also dass ich für das Fach mehr tun muss, weil ich das sonst nicht verstehe. Und dann stricke ich natürlich nicht. Es gibt auch Lehrer, die also nicht sagen, dass sie das nicht gerne hätten, aber man hat so das Gefühl, dass sie also dann ihren das gegen ihren Unterricht auslegen, wenn man strickt, dass man also kein Interesse dafür hat oder dass sie es zu langweilig machen oder ähnliches. Auch Langeweile kann anstrengend sein. Das gilt für Schüler und für Lehrer. Man stelle sich vor, eines Tages würden, gelangweilt von nicht gemachten Hausarbeiten und schleppenden Diskussionsbeiträgen, auch die Lehrer und Dozenten ihr Strickzeug herausholen. Zumindest in Fächern, in denen der Umgang mit Tafel und Kreide und andere Handarbeiten keine große Rolle spielen. Man müsste einfach ausprobieren, ob nicht die Interpretation eines Goethe-Gedichts durch die rhythmische Nadelbewegung am Lehrertisch vorangetrieben würde. Eine andere Lösung wäre, dass Lehrer Eigentumsrechte an der in ihrem Unterricht hergestellten Schülerstrickerei geltend machen. Ja, schließlich wird ein Teil ihrer Bemühungen um Förderung und Fortbildung der Schüler in Maschen und Muster umgesetzt. An einem Hamburger Gymnasium haben Schülerinnen ihren Tutor, den Betreuungslehrer auf der Oberstufe, mit der Anfertigung von eigens für ihn gestrickten Pullovern besänftigt. Ja, unser Tutor, für ihn fällt ja auch ab und zu was ab, also 2 Pullover hat er schon bekommen. Und er trägt die auch. Er hat einen sehr eigenartigen Humor und es ist immer sehr schwer zu unterscheiden, ob er das jetzt ernst gemeint hat oder nicht. Und wir wollten ihn mal mit seinem eigenen Witz ein bisschen schlagen. Und er hat einmal gesagt, also als wir wieder gar nicht wussten, was wir nun davon zu halten hatten, er hätte sich schon überlegt, ob er ein rotes und ein blaues Fähnchen sich anschafft und das dann immer für wahr oder für nicht wahr hochhält. Und da haben wir ihn dann einen Pullover gestrickt, wo wir Schulterklappen eingestrickt hatten und da war unter der einen Schulterklappe dann ein roter Streifen, dem anderen ein blauer und wenn er den jetzt anhat und zum Beispiel uns eine Klausur wiedergibt und dann also die rote Schulterklappe dann hochmacht, dann wissen wir, dass das jetzt ganz ernst ist und dass es jetzt unbedingt ernst zu nehmen ist, was er sagt. Vom Entwurf bis zur Fertigstellung eines Pullovers bedarf es vieler Talente. Schon die Planung, wie zum Beispiel das abwägende Kombinieren von Wolltyp und Strickmuster, erfordert Fantasie und handwerkliche Erfahrung. Geradezu eine mathematische Herausforderung liegt im Umrechnen von Körpermaßen in Maschen und Reihen. Selbsterkenntnis ist gefragt bei der Wahl des Modells für den Eigenbedarf. Und Kenntnis für die Einschätzung, wie lange die augenblickliche Geschmacksphase vorhalten wird. Mut und Disziplin braucht die Auswahl und Verteilung der Farben. Und in Zucht genommen werden muss die Schöpferkraft, wenn sich die Realisierung des Produkts allzu sehr vom Ideal entfernt. Erst rot, dann schwarz, dann rot-schwarz, dann grün-schwarz, zum Schluss nur noch grün. Dieser Pullover wird der absolute Ausbrecher und fängt ganz brav an. Mit Zopfmuster und Noppen in rotem Baumwollbuckle. Das gibt eine richtige Wolllandschaft aus Licht und Schatten. Und dann kommt was total Ungerades, ohne jede Ordnung. Gar nicht so leicht übrigens. Einfach so versprengte Farbflecken, wie eine eingeschlagene Fensterscheibe. Total fetzig. Und dann eingestrickt um die Hüfte und um den linken Ärmel 3 Federringe. In dämonischem Schwarz. Creation Papageno. Objektiv gesehen sind natürlich die Sachen vielleicht gar nicht unbedingt schöner als gekaufte. Aber subjektiv empfindet man das natürlich als selbstgemacht und damit vielleicht auch als schöner. Ja, das also, dass man also denkt, das ist jetzt selbstgemacht und nicht irgendwo von einer Maschine hergestellt, das ist eine Identifikation mit dem, was man da trägt. Konfektion kommt von außen. Aber Schönheit kommt von innen. Das selbstgemachte Kleidungsstück ist ein Teil der Persönlichkeit. Etwas Eigenes herstellen heißt daher auch etwas Einziges herstellen. Ich sitze gern da und ich sehe gern etwas entstehen unter meinen Händen. Und es macht auch Spaß, dann also das Endprodukt zu sehen, vor allem wenn man von Anfang an alles entworfen hat, wenn man sich hingesetzt hat, sich eine Idee gehabt hat, das dann ausgerechnet hat in Maschen und Reihen und wo nun ab und zuzunehmen ist. Und wenn man dann ganz zum Schluss dann also das sieht, was man nun geschaffen hat und das also dann anziehen kann und das wirklich tragbar ist, dann das macht mir einfach Spaß, sowas zu sehen. Wenn man zum Beispiel, wenn man strickt, da kann man seine ganz eigenen Ideen verwirklichen. Man hat einen Pullover, wenn man ihn nicht gerade aus einem sehr bekannten Heft gestrickt hat, den wirklich nur man selber hat und den man ganz alleine trägt, und man hat was geschaffen. Mich ärgert es auch, wenn ich also Pullover stricke, und ich habe früher häufiger aus Heften gestrickt, inzwischen habe ich mir das eigentlich völlig abgewöhnt, wenn ich dann einen Pullover mit viel Mühe gestrickt habe und jetzt meine, also das ist mein Werk, und dann komme ich irgendwo hin, in eine U-Bahn, und dann sehe ich den Pullover nochmal. Vielleicht in einer anderen Farbe oder mit einer anderen Wolle, aber irgendwie, es ärgert einen. Stricken, das ist Kunst im Alltag. Mit künstlerischem Ehrgeiz ausgeübt und doch eine Technik, die sich geschmeidig unterschiedlichen Begabungen anpasst. Stricken, das ist unentfremdete Arbeit ohne Theorieanspruch. Ein Kunstwerk, das den Meister nicht verlässt und dessen Nutzwert vor der Arroganz der Ästheten schützt. In jeder Lebenslage auszuüben, transportierbar in der Plastiktüte. Stricken erzeugt Wärme und ein dickes Fell. Das vollendete Werk, eine Übersetzung des Ichs in Maschen und Farben. Eine Veröffentlichung der Innenwelt und ein Beitrag gegen Gleichmacherei. Kurz, Stricken ist das Herstellen der eigenen Haut. Die eigene Haut. Den Pullover ziehe ich mir an. Obwohl, Stricken als Selbstbefreiung, es klingt irgendwie verdächtig. So, das war die letzte Masche. Da werde ich gleich mal reinschlüpfen. Oh, überall hängen noch die Fäden raus. Sieht mehr aus wie eine gestrickte Zwangsjacke. Ich dreh's mal um. Wie sieht denn die Kehrseite aus? Stricken macht stumm, isoliert und senkt den Blick. Jeder strickt für sich allein. Die Umwelt wird hinter den Zaun aus Wolle gedrängt. Nur was sich dem Nadeltakt anpasst und durch die Maschenkette schlüpft, wird wahrgenommen. Wer strickt, schaltet auf Empfang. Das Programm machen die anderen. Initiative und Bewegung werden vom Maschenwerk absorbiert. Veränderung spielt sich zwischen den Stricknadeln ab, im Stillsitzen und bei eingeschaltetem Sender. Was bleibt, ist eine passive, zersplitterte Aufmerksamkeit. So wie es dem Zeitgeist gefällt. Und wie es eingeübt wird. Beim Einkaufen mit Musikberieselung. Beim Essen vor der Fernsehkulisse. Beim Schularbeiten machen mit Stereomusik. Ach was, ich stricke, also bin ich. Im Schulfunk für alle hörten Sie Stricken, das Herstellen der eigenen Haut oder Flucht in die Wolle. Eine Sendung von Hannelore Dauer. Regie Hans Rosenhauer. Redaktion Renate Delius.